Herzlich willkommen im großen Sendesaal des Westdeutschen Rundfunks in Köln zu unserem Live-Hörspiel. Sie sehen und hören drei Schauspieler, einen Musiker, unendlich viele Personen, eine Menge Musik, Geräusche und Instrumente und die Wiedergeburt einer Legende der Popkultur. Fantomas ist nicht zu fassen. Seid still, ihr Leute, hört euch an, welch grässliche Verbrechen. Töten, stehlen, schießen, stechen, dieser Unhold hat getan. Und es war noch mehr als das. Fantomas! Fantomas! Lady Bentham über Bord, werft die Sittsamkeit, die Gute. Und schon lag in seinem Blute dort ihr Ehemann, der Lord. Sie entkommen, er gibt Gas. Fantomas! Fantomas! Sein Gesicht hält er verborgen, was er will, bleibt apokryph. Und so kann Inspektor Juve nachts nicht schlafen voller Sorgen. Er empfindet nichts als Hass für Fantomas, für Fantomas, Fantomas. Fantomas. Psst. Was? Seid mal kurz ruhig. Warum? Hast du etwas Verdächtiges gehört? Eben nicht. Was meinst du damit? Psst. Hört ihr es denn nicht? Was? Es ist total still. Stimmt. Das müssen wir ändern. Nachtstimmung auf dem Land. Noch nicht gruselig genug. Gut. Der Ruf eines Käuzchens. Boah, zu viel Klischee. Na gut. Dann ein entfernt rufender Wolf. Na, nicht viel besser, aber weiter. Eine Abendgesellschaft. Oh, hast du das Kleid von der gesehen? Das hat die wahrscheinlich selber genäht. Jetzt probiere mal die Häppchen da hinten. Mehr Kristall. Oh, ist das ja wirklich köstlich. Du hast ja was am Mund. Mehr Gelächter. Oh, was ist passiert? Inspektor Juve, Sie kommen zu spät, er ist tot! Ihr Mann, Lord Bentham, verdammt! So viel Blut! Mon Dieu, welche Bestie hat das getan? Ich glaube, er ist noch im Haus. Wo? Wieso? Mein Schmuck, er ist Millionen wert! Das Fenster, Bertrand! Inspektor? Hinterher, den kriegen wir! Er hat ein Pferd, Inspektor Juve. Und wir doch auch, davon! Deckung! Merd! Jemand verletzt? Ich glaube nicht. Gut! Aber... Was aber? Er hat die Pferde verscheucht. Merd, ein Pferd, ein Königreich für ein... Nehmen Sie Richard, Inspektor. Was? Er ist mein Schimmel, das beste Rennpferd weit und breit. Nur fangen Sie diesen Verbrecher! Bertrand, lassen Sie satteln. Sofort! Haben Sie den Schuft gesehen, Milady? Oh ja. Wie sah er aus? Er trug eine Maske. Merd! Aber er hinterließ eine Visitenkarte. Nein! Doch! Wie? Hier! So! Was? Nichts drauf! Doch, schaut ihr noch mal! Ah. Und? Fantomas! Genau! Er ist es, Bertrand! Inspektor? Hier, der Beweis! Eine leere Karte? Oh, ist die Holzkopf! Schauen Sie noch mal! Sie ist leer! Pappelapapp, geben Sie her, da sehen Sie! Da stand eben noch... Was? Fanto, jetzt ist es wieder weg! Oh, dieser Verbrecher! Inspektor Juve, das Pferd ist gesattelt. Bien. Bertrand, helfen Sie mir hinauf. Eins und zwei und... Oh, nicht so fest, die Holzkorb. Vorsichtig. Sind Sie wohlbehalten oben angekommen? Jawohl. Und, Hü? Genau, Hü. Fantomas, du bist entlarvt, Schurke! Bleib stehen! Jetzt bist du zu weit gegangen. Ich habe das beste Rennpferd Frankreichs unterm Gesäß. Diesmal entkommst du mir nicht! Haha! Geht dir schon die Puste aus? Hat dein Lamagaul keine Lust mehr? Gleich werde ich das Eisen um deinen Hals legen. Im Namen des Gesetzes! Ruhig, du wirst doch nicht... Was soll das? Abgeworfen! Ruhig, Brauner! Hä? Seit wann sind Schimmel braun? Oh, stimmt. Aber seit wann können Pferde sprechen? Hä? Stimmt auch wieder. Ruhig, Pferd, ruhig. So ist gut. Oh, was soll das? Bleib hier. Warum läufst du weg? Richard, das darfst du nicht. Oh, Phantomas, du Pferdeflüsterer. Bleib stehen, du bist verhaftet. Verdammt. Inspektor? Bertrand, na endlich. Da hinten ist er verschwunden. Verhaften, sofort verhaften. Oh, was ist das? Ein Automobilinspektor, Chief. Ja, das weiß ich selbst, Holzkopf. Aber woher hat er es? Er muss es dort unter dem Heuhaufen verborgen haben. Sitzen Sie ab, Bertrand. Ich nehme die Verfolgung wieder auf. Was ist? Kaputt, das Pferd funktioniert nicht. Legen Sie ihm die Hand zwischen die Ohren und rufen Sie Rie. Was? Tun Sie's. Rie. Und? Immer noch kaputt. Oh, funktioniert wohl nur bei Rappen. So ein Mist, er ist entkommen. Der Lord ist tot, der Schmuck ist weg. So ein Schlamassel. Phantomas, ich jage dich, ich kriege dich, ich foltere dich, ich bring dich aufs Schafott. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, Phantomas! Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, Phantomas! Halt, stopp! Marcel, das geht so nicht. Bitte? Das ist ein Schluss für einen Phantomas-Roman. Aber es kann hier noch nicht Schluss sein. Stimmt. Ihr müsst bis morgen noch 140 Seiten liefern. Das weiß ich auch. Aber eben das ist die Idee. Die Idee? Der Leser denkt, es wäre der Schluss, weil es ein typischer Schluss für einen Phantomas-Roman ist. Er sieht aber, dass es noch nicht das Ende sein kann, weil noch 140 Seiten folgen. Ja und? Er weiß also, dass da noch etwas kommen muss. Und was könnte noch passieren, nachdem Inspektor Juve wieder einmal den Kürzeren gezogen hat? Die Verhaftung! Er könnte endlich gewinnen! Ach Quatsch! Also? Der nächste Höhepunkt! Klar! Keine Einleitung mehr! Gut! Action pur! Genau! Die ultimative Überwältigungsdramaturgie! Total radikal! Entschuldigt, wenn ich euch kurz beim Träumen störe. Ihr habt nur noch ein paar Stunden und es fehlen noch 140 Seiten. Ach, du hast recht, mein Schatz. Ach, Pierre. An die Geräte! Bereit, wenn ihr seid. Bereit! Inspektor Juve und sein Assistent Bertrand kehrten umgehend zur Villa der Beltems zurück. Doch als sie die Villa wieder erreicht hatten, stürmte... Pierre, warten Sie. Noch nicht. Was heißt noch nicht? Ich dachte, totale radikale Überwältigung. Immer schön langsam mit den jungen Pferden. Langsam, schön, Pferde? Denken Sie an die 140 Seiten. Ja, stimmt. Also. Resigniert starrte Inspektor Juve dem in der Ferne entschwindenden Phantomas nach. Erst als nur noch eine sich auflösende Staubwolke zu sehen war, riss er seinen gedankenverlorenen Blick von dem flüchtenden Verbrecher. Bertrand! Inspektor? Versuchen Sie, Richard einzufangen. Wenn wir auch noch ohne Ihr geliebtes Pferd zurückkehren, wird das Lady Beltham sicher den Rest geben. Bald hatte Bertrand den edlen Schimmel gefunden und ihn zurück zum Inspektor gebracht. Hilf mir aufs Pferd, Bertrand! Jawohl, Inspektor! Inspektor Juve dachte nach, während er auf Richard dem Schimmel durch die Nacht ritt. Langsam! Als er langsam durch die Nacht ritt. Diesmal bin ich so nah dran gewesen, Phantomas endlich zu verhaften! Er war noch vielleicht 2 Kilometer von der Villa entfernt, als sich eine Kutsche näherte. Juve stockte der Atem. Eine Frau saß darin und im hellen Mondlicht konnte er mehr sehen als nur ihre Silhouette. Er zog sein kleines Fernglas, das er immer bei sich trug, aus der Innentasche und spähte hindurch. Oh, ohne Zweifel, das ist Lady Beltham. Und sie ist nicht allein. Ein Mann sitzt auf ihr, bei ihr in der Kutsche. Doch sein Gesicht konnte Juve nicht erkennen. Es blieb im Schatten. Währenddessen näherte sich ein Automobil der Villa. Am Steuer saß ein junger Mann mit markanten Gesichtszügen. Es war nicht sein Gefährt. Von dem kargen Gehalt, das ihm der Verleger der Zeitung La Capitale für seine Dienste zahlte, konnte er sich wohl in 20 Jahren noch kein Auto leisten. Nicht so schnell! Konnte er sich wohl in 20 Jahren noch kein Auto leisten. Der Chefredakteur hatte ihm den Wagen geliehen, damit Fandor rechtzeitig am Tatort war, um noch für die morgige Ausgabe berichten zu können. Der junge, ehrgeizige Reporter fuhr so schnell er konnte. Der Andruck naht. Der Andruck nahte. Zwischendurch war ihm, als hörte er das Trappeln von Hufen. Was ist das? Etwa das Trappeln von Hufen? Er lauschte noch einmal, soweit es ihm das Motorengeräusch ermöglichte. Da sind Reiter. Ja, da waren Reiter. Und schon kamen sie von allen Seiten, 5, 6 Männer auf Pferden. Sie umzingelten ihn und hielten ihre Pistolen gezückt. Anhalten und aussteigen, Monsieur, sofort, oder wir schießen! Das muss ein Missverständnis sein. Ich bin Journalist für La Capitale und muss dringend zu einem Tatort. Behalten Sie Ihre Hände, wo ich Sie sehen kann. Aber das ist doch... Aha, der Mörder kehrt also wirklich immer an die Stätte seiner Tat zurück. Nein, ich will doch nur berichten für die morgige Ausgabe. Darf ich Sie bitten, mich weiterfahren zu lassen? Das könnte dir so passen, Fantomas. Sag schon, wo ist deine Maske? Sie sind ja völlig übergeschnappt. Wie kommen Sie auf die Idee, dass ich... Habe Sie gewarnt. Packt ihn euch! Ihr wusstet es schon! Du wagst es, dich der Staatsgewalt zu widersetzen, du Mörder? Da hast du... Sie machen einen furchtbaren... Das glaubt mir der Inspektor nie. Ich habe Fantomas gefangen. Ich habe Fantomas gefangen. Moment mal, ich dachte, jeder schreibt sein eigenes Kapitel, Marcel. Oh, Verzeihung, da ging wohl die Geule mit mir durch. De rien, continue, mon ami. Auf steilen Dächern rennt ein Herr im Frack. Ein Polizeihelm stieg aus dunklem Schachte. In Höfen ward es laut, ein Browning krachte. Man prügelt Fremde, einen rührt der Schlag. Im Haus der Gräfin tanzte man und lachte. Die Kenner freuten sich am Japanlack. Fred nebenan schob Erbschmuck in den Sack, indes der Freund die offene Tür bewachte. Der Spürhund wedelt eifrig durch die Stadt. Ein Kommissar führt wichtig seine Liste. Die Zeugensprüche füllen manches Blatt. Zu Haus greift Fred in die Importenkiste. Der Freund am Spiegel streicht den Scheitel glatt. Dann führt man Tagebuch als Belletriste. Und was war das jetzt? Ein Gedicht von einem deutschen Freund, Ludwig Rubiner. Die ganze Welt ist verrückt nach unserer Erfindung, Fantomas. Wenn ich euch noch mal kurz unterbrechen darf, Post von Louis Feuillade. Der Fantomas-Film ist so gut wie fertig. Oh, ich liebe die Kinematografie. Eine wundervolle Erfindung. Schon jetzt ist Fantomas in aller Munde. Aber wenn auch noch die Filme... Fantomas? Warum eigentlich Fantomas? Letztlich ein Versehen, ein Unfall, ein Schreibfehler. Auf dem Weg zu unserem Verleger Fayard hatten wir nicht mal den Schimmer einer Idee, was wir ihm als nächste Geschichte vorschlagen sollten. Da wollten wir ihm wenigstens einen knackigen Titel liefern. Der Rest würde sich dann später finden. Im Titel, puff, sollte schon alles klar sein. Irgendwas, bei dem einem sofort ein Schauer über den Rücken läuft. Ein Name nicht zu fassen. Ein Phantom. Der Name von einem Phantom. Fantomus. Einfach genial. Pierre schrieb ihn auf. Doch in der Metro schuckelte es so. Und als wir Fayard die Notiz zeigten, las er Fantomas? Das war gut. Das war besser. Und sofort sprudelte es. Fantomas hat kein Gesicht. Niemand weiß, wer er wirklich ist. Er ist unfassbar. Man kann ihn nicht einsperren. Und von der ersten Seite an hat er eine grundlegende Eigenschaft. Er macht Angst. Er ist also eine monströse, furchterregende Figur. Das ist die perfekte Definition des Unbewussten. Fantomas ist der Name des Unbewussten. Ich bin die Nacht. Ich bin die Angst. Ich bin das Unfassbare. Ich bin der rote Henker. Ich bin der schwarze Mann. Ich bin das geheimnisvolle Böse. Ich bin der erhabene Folterknecht. Ich bin die Maske des Schreckens. Ich bin der Meister aller Dinge. Ich bin das Entsetzen. Ich bin der Tod. Eingekerkert hat die Journalie. Es schlug zu die Staatsgewalt. Hallo? Jeder Hilfeschrei verhallt. Und nun bibbert die Kanaille. Ist da jemand? Nur hat es kalt und nass. Ist der wirklich Fantomas? Ist der wirklich Fantomas? Nein, der lauert in den Schatten. Wenn die Nacht fällt auf die Stadt, setzt er jeden Flick schachmatt und verschwindet wie die Ratten. Hört, er lacht in tiefem Bass. Fantomas! Fantomas! Das ist gut! Ach, wenn Bücher doch sprechen könnten. Nein, besser, wenn sie singen könnten. Ja, das wäre eine Revolution. Einstweilen kommt mir das doch etwas futuristisch vor. Stell dir vor, wir würden die großen Menschenmengen besingen, die die Arbeit, das Vergnügen oder der Aufruhr erregt. Ja, besingen könnten wir die vielfarbige, vielstimmige Flut der Revolutionen in den modernen Hauptstädten. Besingen würden wir die nächtliche, vibrierende Glut der Arsenale und Werften, die von grellen elektrischen Monden erleuchtet werden. Die gefräßigen Bahnhöfe, die rauchende Schlangen verzehren. Die abenteuersuchenden Dampfer, die den Horizont wittern. Die breitbrüstigen Lokomotiven, die auf den Schienen wie riesige mit Rohren gezäumte Starrosse einherstampfen. Und den gleitenden Flug der Flugzeuge, deren Propeller wie eine Fahne im Wind knattert und Beifall zu klatschen scheint, wie eine begeisterte Menge. Wir wollen den Krieg verherrlichen, diese einzige Hygiene der Welt, den Militarismus, den Patriotismus, die Vernichtungstat der Anarchisten, die schönen Ideen, für die man stirbt. Naja, wenn ihr meint. Und wer schreibt inzwischen die restlichen 100 Seiten? Wir machen ja schon. Eine Kutsche hielt im Zentrum von Paris, direkt vor dem Justizpalast. Lady Beltham und eine dunkle Gestalt stiegen aus und gingen gemessenen Schrittes wie Flaneure unter den Straßenlaternen daher, bis sie an eine dunkle Ecke kamen. Ohne Hast bogen sie in eine schmale Nebenstraße und plötzlich schien es, als würde die Dunkelheit sie verschlucken, als ob ihre Körper sich einfach auflösten in der Finsternis. Oh, noch eine Treppe. Und so steil. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir flache Schuhe angezogen. Nicht solche mit diesen Mörderabsätzen. Doch was tut man nicht alles für die Schönheit? Verdammt rutsche ich hier. Seien Sie doch mal still! Das sind Ratten! Ratten! Ratten! Hunderte! Tausende! Oh, kommt nur näher! Euch werde ich gehen! Jetzt sind die Ratten doch was nütze! Damit mache ich ins Rattenschorschnitt! Ihr kleinen Fettfreunde, kommt jetzt auf den Spieß! Ja, was, oh, mein Gott! Was habe ich getan? Lady, ich warte. Oh, meine kleinen Fellfreunde, meine Zuckerschnürchen, meine Schweinchen, es tut mir leid, es tut mir so leid. Ich komme ja schon. Beeilung. So bin ich überhaupt mitgegangen. Du weißt warum. Was? Habe ich laut gesprochen? Was soll das? Bist du in meinem Kopf? Oh, ich muss mich zusammenreißen. Für Überspanntheit ist jetzt kein Platz. Die dunkle Gestalt drückte an eine Stelle in der Wand, an der kein Schalter, Knopf oder ähnliches zu sehen war. Dennoch öffnete sich eine Tür, die Lady Beltham zuvor nicht gesehen hatte. Lady. Der Mann deutete eine kleine, elegante, aber auch etwas hochmütige Verbeugung an. Oh, dein Zuhause. Hier lässt du bestimmt nicht jeden rein. Und auch nicht wieder raus. Habe ich noch eine Wahl? Du gehörst zu mir. Oh. Die Lippen des maskierten Mannes hatten sich nicht bewegt. Was sind das alles für Geräte und Maschinen? Ein riesiger Raum, vollgestopft mit Rohren und Teleskopen, die in alle Richtungen wiesen. Es mutete an wie ein U-Boot, aber das hier war 100-mal größer. Ob ich mich wohl mal kurz hier umschauen darf, ha? Scheint ihn nicht zu stören. Also, der Justizpalast kann nicht so weit weg sein. Wir haben davor gehalten. Der maskierte Mann lächelte und deutete mit dem Zeigefinger nach oben. Wir sind direkt darunter? Unter dem Justizpalast? Finden Sie das nicht ein bisschen dick, Marcel? Was? Das Hauptquartier, direkt unter dem Palais de Justice? Keineswegs. Es ist das perfekte Versteck. Direkt unter dem Epizentrum der Staatsräson vermutet ihn niemand. Im Keller des Louvre würde ich mir ja noch gefallen lassen. Okay, jetzt mach doch mal halblang. Ausgerechnet du beschwerst dich über mangelnde Glaubwürdigkeit in einem Fantomas-Roman. Genau. Oh, du ergreifst auf einmal Partei für Marcel. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich es glatt leidenschaftlich mein nennen. Mein lieber Gemahl, das ist doch ein ausgemachter Unsinn. Konzentriere dich jetzt auf deine Arbeit und du auch, Marcel. Ihr habt einen Abgabetermin. Noch 80 Seiten. Oh, Verdammt, gleich geht die Zeitung in den Druck und ich sitze in diesem Loch hier fest. Ach, dieser Idiot hält mich wahrhaftig für Phantom. Was? Fandor saß in einer kleinen Zelle im Justizpalast. Bertrand hatte ihn dort eingesperrt und Inspektor Jus verständigt, voller Stolz, dass er den berüchtigten Superverbrecher gestellt hatte. Der Polizist hatte sogar kurz an Fandors Haaren gerissen. Au! Sagen Sie mal, sind Sie wirklich Polizist? Sitzt erstaunlich gut, die Perücke. Kurz zuckte ein Zweifel durch das Hirn des Polizisten, doch er war sich sicher, dieser Kerl war Fantomas. Er fuhr das einzige Auto, das mir bei der Fahndung begegnet ist, und Fantomas ist in einem Auto geflohen. Da muss man nur zwei und zwei zusammenzählen. Nun wartete Bertrand auf seinen Vorgesetzten. Oder vielmehr noch Vorgesetzt. Denn der Sergeant rechnete fest mit seiner Beförderung. Hey, lassen Sie mich endlich hier raus! Fandor hatte inzwischen damit begonnen, seine Zelle genau zu untersuchen. Wenn ich mir mit einem Löffelchen einen Tunnel graben muss, verpasse ich auch noch den nächsten Redaktionsschluss. Ach, weg mit dem Bett! Vielleicht hat mein Vorgänger ja schon angefangen. Nee, was ist das? Der Journalist traute seinen Augen kaum. Unter dem Bett und unter einer dicken Staubschicht schien so etwas wie eine Falltür zu sein. Wahrhaftig? Da ist eine kleine Einkerbung im Boden. Die Bodenplatte lässt sich ohne Probleme anheben. Fandor zauderte nicht lange und kletterte in die schmale Öffnung. Sorgfältig achtete er darauf, keinen Lärm zu machen. Das Bett. Ich muss erst das Bett wieder drüber schieben, sonst merken die doch was. Fandor kletterte noch einmal raus, schob das Bett über die Falltür, rollte sich unter das Gestell, hob die Falltür langsam hoch, quetschte sich hindurch, schluckte Staub und schließlich war er verschwunden. Wo ist denn unser Fantomas? Ich glaube nicht, dass er so schnell gesteht. Wir werden ihn hart rannehmen müssen, Inspektor. Sehr hart, richtig hart. Mann, das wird ein Fest. So, Bertrand, wen wollen Sie nun hart anfassen? Na, ihn. Eben war er doch noch da. Eben war er noch da. Draußen stehen fünf Männer, die die Tür bewachen und ein Fenster gibt es auch nicht. Er kann nicht entkommen sein. Wohl doch. Aber ein Gutes hat die Sache. Der Ausbruch beweist, dass wir wirklich Fantomas am Haken hatten. Und nun kennen wir sein größtes Geheimnis, seine wahre Identität. Fandor ist... Fantomas! Das ist Quatsch! Was? Fandor kann nicht Fantomas sein. Natürlich nicht. Und doch. Schon der Name weist ihn als einen Teil von Fantomas aus. Aber Jules persönlich hat ihm doch zu dem Pseudonym Fandor geraten. No, wie wäre es, wenn Sie als erste Silbe das Fan aus Fantomas übernehmen würden? Stimmt auch wieder. Der Journalist ist ein Verbündeter. Da kann er doch jetzt nicht behaupten, Fandor sei Fantomas. Logik ist so eine grässliche Bremse der Fantasie. Vielleicht will Jules Fantomas nur in Sicherheit wiegen. Da müsste er davon ausgehen, dass Fantomas hört, was er sagt. Fantomas ist überall. Wie Fandor, immer auf der Jagd nach der neuesten Sensation. Ja, Fantomas funktioniert nicht nach den Gesetzen der Literatur, sondern nach denen der Träume. Und weil der Mensch, dieser definitive Träumer, täglich unzufriedener mit seinem Los ist, sich mit den Objekten abquält, die er zu benutzen gelernt hat und die einer Anstrengung bedürfen... Einer rigorosen Anstrengung. Denn er hat zugestimmt zu arbeiten, um so mehr oder weniger ohne Verweigerung sein Glück zu suchen. Das, was er sein Glück nennt. Er weiß, welche Frauen er gehabt hat, in welche lächerlichen Abenteuer er sich verstrickt hat. So, Marcel. Wenn ihm also irgendein Lichtblick bleibt, können wir nur zu unserer Kindheit zurückkehren, die uns, obwohl durch Dressur massakriert, voll Zauber erscheint. Unter all dem ererbten Missgeschick muss man erkennen, dass uns als größte Freiheit die des Gedankens geblieben ist. Und was die Frage des moralischen Gewissens angeht, kann man darauf getrost verzichten. Nur das Phantastomastische ist real. Surreal. Scheißegal. Am Flügel sitzt der Freund mit der Sonate. Fred reizt indes die Killi-Killi-Schlange. Dann klemmt er sie mit einer Christbaumzange in einen Rosenstrauß zum Attentate. Als sich der Großfürst breit im Wagen nahte, streift ihn der Strauß an seiner rechten Wange. Im Separé stirbt er beim zweiten Gange. Miss Lilly zieht entsetzt den Wirt zu Rate. Die Polizei stellt sorgsam ihre Netze, Scheinwerfer nachts bei wilder Dächerhetze. Die Freunde flüchten in die Kohlenzechen, die Nihilisten feiern das Verbrechen. Freunde, noch 70 Seiten. Oh, das ist doch unmenschlich. Mir fällt auch nichts mehr ein. Dann lest Zeitung. Den Unsinn, den Fander schreibt? Zum Beispiel. Boa Constrictor erdrückt Frau. Ja, wie wäre es damit? Fantomas erfindet eine Jacke, die sich um den Träger zusammenzieht und ihn zerquetscht. Zum Beispiel. Oder stell dir diese Szene vor. Fantomas in einem Raum mit Juve und Fandor. Die beiden glauben, sie hätten ihn. Fantomas hat aber vorher die Wände im Zimmer mit Elektromagneten präpariert. Er legt einen Hebel um, zack! Seine Verfolger werden wie von einer unsichtbaren Kraft an die Wand gezogen, während er verschwindet. Was hältst du von Salzsäuren Parfumflakons? Fantomas erpresst ein Kaufhaus? Gut. Oh. Hier, was haltet ihr von der Geschichte mit den Fingerabdrücken? Die Polizei schwört darauf. Sie glaubt, dass sie damit Verbrecher schneller fassen kann. Fantomastisch. Unser Held macht sich Handschuhe aus der Haut eines Opfers und hinterlässt bei dessen Taten dessen Fingerabdrücke. Oh. Fingerabdrücke eines Toten. Hier, hört mal. Einbruch in eine Fabrik. Sie sind mit zwei Leitern über die Mauer geklettert, haben die Tür mit einer Eisenstange aufgebrochen und 3000 Franc in Briefmarken, eine Schreibmaschine, eine Tasche mit Werkzeug und 6 Portemonnaies mitgenommen. Und keiner hat etwas gehört oder gesehen. Und weiter, Einbrüche in Läden, in Postbüros, Fahrräder werden geklaut. Überall regiert das Verbrechen. Das riecht nach Anarchie. Fantomas ist Anarchist. Gegen die Legalität, gegen die Gesetze. Verbrechen sind für ihn nicht nur normal, sondern auch legitim, da sie den Staat in seinen Grundfesten erschüttern. Verbrechen gegen das Eigentum, das Vaterland, die Herrschenden sind in seinem Sinne gute Taten. Paris! Explosion einer Bombe nahe der Börse! Keine Opfer! Explosion einer Bombe im Haus von Monsieur Benoit, dem Vorsitzenden Prozess gegen die Demonstranten in Clichy! Leichte Schäden! Explosion einer Bombe im Haus des Generalstaatsanwalts Bülow! Explosion einer Bombe im Café Véry, um den Anarchisten Ravachol zu rächen, der an diesem Ort verhaftet und kurz darauf guillotiniert wurde! Explosion einer Bombe in der Abgeordnetenkammer! 20 Verletzte! Le Crime pour le Crime! Hossa! Die öffentliche Meinung hält Fantomas für ein Ablenkungsmanöver der unfähigen Regierung. Ich gehe durch ihre Mauern, als wären sie aus Nebel. Und wo ich hinkomme, da stürzt ihre Ordnung zusammen wie ein Kartenhaus. Ich bin frei. Frei. Wenn Fantomas mit schrägen Schatten diesseits der Szene aufersteht, zur Zeit, da sich die Uhus gatten, dann wird das Gaslicht angedreht. Aus rosa-roten Kneipen dröhnen verschiedene Akkordeons. Die Dirne darb nach Hunger löhnen. Des Löwen Anteil speist Herr Jones. An Ufern leuchten Laster schunken. Es kreischt ihr Damenarsenal. Und in Toiletten Erzalunken entwerfen einen Überfall. Die Polizei tut nichts dagegen. Ein Gentleman legt Maske an. Doch in Zivil besteigt verwegen der bleiche Mond die Abendbahn. Auf Selbstmord sind im Eiffelturme ein stark verliebter Anarchist. Dieweil nach einem Wirbelsturme ein Zirkusmensch sein Zelt vermisst. Halt, stopp. Das wird doch erst ein gutes halbes Jahrhundert später in Österreich gedichtet. Du hast recht. Doch wie schon Goethe bemerkte, ein reiner Reim ist sehr begehrt, doch den Gedanken Reim zu haben, die edelste von allen Gaben, das ist mir einen Asbach uralt wert. Fantomas, der Tragödie erster Teil, Vorspiel im Juwelierladen. Vom Grimme befreit sind all ihre Mienen, das Lächeln der Kunden mein Österlohn. Ich werde wohl ein Vermögen verdienen, sie ist ein Erfolg, meine Erbskollektion. Mag auch manche Ehe ein wenig erschlaffen, denn oft ist Gewöhnung das Ende der Gier. Kann man mit Juwelen Versöhnung gut schaffen und diese Versöhnung verkaufe ich ihr. Und schau, welche Kutsche kommt grad vor Gefahren, flankiert mit Reitern erklicklicher Zahl. So hohen Besuch hatte ich nicht seit Jahren. Mon Dieu, lieber Lehrling, komm, zwicke mich mal. Aua! Das war nur ein Sprichwort, Vollidiot. Ich sollte sie zwicken, das war ihr Gebot. Du Bengel, du, ich hau dir. Oh, vergessen ist, was wichtig schien. Der Gast, er ist es, Wilhelm II und kommt wohl gerade aus Berlin. Auguste, tu mir den Gefallen und wähle schnell die Klunke aus. Wenn das hier rauskommt, wird es knallen. Die Presse macht mir den gar aus. Wir streiten uns mit den Franzosen, du weißt es, um die Kolonien. Bald werden die Kanonen tosen, dann müssten wir aus Frankreich fliehen. Ach. Ach, Majestät, sei doch nicht bange. Die Kollektion ist allzu schön. Ich brauche auch sicherlich nicht lange. Den Ring, ich nehme ihn. Und auch den. Och, es ist eine Augenweide, ein kaiserliches Haupt zu schmücken. Wie wäre es mit dem Geschmeide? Nehmt ihr's, es würde mich beglücken. Gegen Auguste hilft kein Säbel. Für welchen Tand hat sie ein Fäbel? Ja, nimm das Krönchen, nimm die Kette und meinetwegen die Kassette. Nur nimm es schnell und nimm es gleich. Die Rechnung geht ans Deutsche Reich. Wenn es mich auch im Herzen trifft, hochverehrte Majestät, ich bräuchte doch die Unterschrift von eurer Hand, wenn ihr versteht. Da macht euch bitte keine Sorgen, mein hochverehrter Juwelier. Wir wollen kaufen und nicht borgen. Ach, dieser Joldring schmeichelt mir. Ihr habt ja einen Blankoscheck, die Summe traget selber ein. Auguste, komm, wir müssen weg. Gleich fallen die Journalisten ein. Gut, lieber Wilhelm, lass uns ziehen. Ich weiß, du willst schnell nach Berlin. Sollen wir die Juwelen schicken? Es ist wohl eine Kiste voll. Wir nehmen's mit, es wird schon glücken. So sparen wir auch bei dem Zoll. Ade, du guter Juwelier. Wir sehen uns mal wieder hier. Adieu, ihr olden Majestäten. Und gute Reise heim ins Reich. Für so ein Glück kann man nur beten. Ich bin vor Freude fahl und bleich. Verkauft die ganze Kollektion. Mein Kunde ist der deutsche Thron. Hier steht sein Name Wilhelm II auf diesem Scheck. Wo, Meister, wo? Ich kann den Namen nicht mehr lesen. Die Schrift veränderte ihr Wesen. Ach. Meister, ihr seid ja ganz blass. Was steht denn dort nun? Fort, Thomas. Pierre, Marcel! Henriette, nicht stören. Gerade läuft's so gut und die Frist ist auch bald um. Es ist wichtig. Die Presse macht euch für die Taten der Bonobande verantwortlich. Ach, was? Wie das? Das ist Realität. Was wir schreiben, ist Fantasie. Aber bitte in Kurzform. Die Taten der Bande en Bonot haben viele Ähnlichkeiten mit den Verbrechen, die ihr Fantomas begehen lasst. Sie verüben spektakuläre Überfälle und sind der Polizei mehrmals entkommen. So weit, so gut. Sie benutzen dafür ein Automobil, wie Fantomas. Gerade eben hat er eine Kutsche verwendet. Aber das hat noch niemand gelesen. Mancher Mörder benutzt eine Kugel. Sind deshalb alle Autoren von Kriminalromanen, in denen Leute erschossen werden, mitschuldig? Nun hat Bonot den Inspektor ermordet, der ihn verfolgte. Und man schreibt, plus fort que Fantomas! Stärker als Fantomas! Fandor stand gebückt in absoluter Dunkelheit. Kein noch so kleines Licht durchdrang die Finsternis, die Luft war stickig. Er hatte keine andere Wahl, als sich langsam voranzutasten, vorsichtig bei jedem Schritt den Boden zu berühren. Überall kann sich ein Abgrund auftun und mich alsbald verschlingen. Fandor schwitzte. Wie lange krieche ich schon so? Vielleicht 2 Stunden? Oder gar schon 6. Oder gar 8. Sein Zeitgefühl hatte er schnell verloren. Ein Luftzug. Erst streifte die frische Luft nur ganz leicht seine Wange, dann... Während er sich auf sie zubewegte, wurde sie stärker, bis der Journalist schließlich schemenhaft eine Lücke in der Wand bemerkte. Vorsichtig steckte er den Kopf hindurch. Ein riesiger unterirdischer Raum voller Rohre und schmaler Gänge. Wie der, aus dem er nun hervorkletterte. Fandor ließ sich auf den kalten, glatten Boden fallen und... atmete tief durch. In diesem Moment öffnete sich eine Tür, die er zuvor nicht gesehen hatte. Ein Mann trat ein in preußischer Paradeuniform mit einer Pickelhaube auf dem Kopf. Fandor traute seinen Augen nicht. Wenige Meter vor ihm stand Wilhelm II., der Kaiser des Deutschen Reiches. Was für eine Überraschung, wir haben Besuch. Hinter dem Kaiser betrat eine ebenso prunkvoll gekleidete Dame die Höhle. Darf ich vorstellen, Auguste, Victoria, Friederike, Luise, Feodora, Jenny von Schleswig-Holstein, Sonderburg, Augustenburg, meine Gemahlin. Es ist mir eine Ehre. Bei normalen Leuten reichen diese Vornamen für eine ganze Familie. Sie sind etwas vorlaut für einen ungebetenen Gast. Aber nun ja, wir sind ein wenig maßlos. Mit wem haben wir denn das Vergnügen? Sie sind nicht im Ernst der deutsche Kaiser, oder? Auch nicht im Spaß. Und woraus haben Sie das geschlossen? Sie sprechen fließend Französisch. Na, das ist im Europäischen. europäischen Adel durchaus üblich. Aber zu diesen Kreisen haben sie anscheinend keinen Zugang. Was auch auf Sie zutrifft, sobald Sie Ihre Kostüme ablegen. Was mich betrifft, da würden Sie sich aber wundern. Ach, und bei Ihnen, Majestät? Ich stelle hier die Fragen. Wer sind Sie und wie kommen Sie hier herein? Ich bin Journalist bei La Capitale. Wir hätten doch zu gern gewusst, Majestät, warum Sie ein Kanonenboot nach Agadir geschickt haben, wo doch Marokko eindeutig eine französische Kolonie ist. Wären Sie zu einer offiziellen Stellungnahme bereit? Sie haben die Falltür gefunden, stimmt's? Dafür braucht es ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit und Freiheitsdrang. Das gefällt mir. Vielleicht, Monsieur, hätte ich Verwendung für Sie. Was meinen Sie damit? Der deutsche Kaiser gab keine Antwort. Mit einer schnellen, souveränen Bewegung riss er sich den Schnurrbart ab, lüftete die Pickelhaube und zog die Perücke vom Kopf. Fandor erstarrte. Er löst sein ganzes Gesicht vom Schädel. Das Gesicht verformte sich, blieb dann als Maske in der Hand hängen. Nun sah Fandor ins Gesicht des Mannes, oder vielmehr, er sah es nicht. Du trägst sogar unter der Maske eine Maske. Man weiß ja nie, wer einen daheim erwartet. Das ist gut. Die natürliche Haut ist unsere erste Bekleidung. Sie bildet eine den Körper nach außen schützende Hülle und begründet den Gegensatz von außen und innen. Durch die Ersatzhäute wird dann so manche Grenze verschoben. Dunkel die Maske, die schwärzeste Nacht. Dahinter ein Antlitz, das hämisch verlacht. Was redlichen Leuten für Leben und Gut vom Staat der Ersonnenen in Kodizes ruht. Und über den Dächern des großen Paris schwebt ein Verhängnis, das manches Mal biss. In die Kanäle und Kloaken sich senkt, wenn Kommissar Juve es am wenigsten denkt. Und auch Fandor trifft, ein seltsamer Graus, trägt man Entleibte aus Willen heraus. In dessen Atlantik mit fehlendem Schritt tanzt Fantomas offen bei Bordellen mit. Und Milady Beltham, sein schöner Kumpan, lacht golduhrbehängte Finanzmänner an. Die Guillotine verdrossen starrt, weil sie ohne Hoffnung auf Fantomas harrt. Oh, es ist mir langsam unangenehm, das zu erwähnen, aber es bleiben noch 40 Seiten und eure Zeit neigt sich bedenklich dem Ende entgegen. Als Inspektor Juve in den Spiegel schaute, sah er Fantomas. Jedoch war es nicht Fantomas, sondern nur eine abgelegte Maske, die Juve anprobiert hatte. Nichtsdestoweniger fühlte Juve jetzt ein wenig wie der Verbrecher. Jedoch ließ er diese Gefühle nur zu, um den nächsten Zug von Fantomas vorauszudenken. Nichtsdestoweniger faszinierte ihn auch die Macht, die mit dieser Maske auf ihn überging. Jedoch behielt Juve wie immer die Kontrolle. Nichtsdestoweniger veränderte sich seine Stimme. Jedoch war er nur ein wenig heiser. Nichtsdestoweniger. Jedoch. Nichtsdestoweniger. Oh, jedoch nichtsdestoweniger. Mir schwirrt der Kopf. Einigt euch bitte, wie die Geschichte weitergehen soll. Wieso? Fantomas ist doch der Autor. Wir sind nur seine Werkzeuge. Ja, ihr seid alle meine Werkzeuge. Erzittern wird die Welt, halt ich sie endlich ganz in meinen Klauen. Und nah, viel näher, als ein jeder glaubt, ist dieser Augenblick. Meinem Mann, Lord Beltham, Gott hab ihn selig, ist es sehr schlecht bekommen, sich dir in den Weg zu stellen, mein Fantomas. Und wir brauchen dich, mein junger Freund, für einen kleinen Knalleffekt. Was soll ich tun? Ich hab mich nicht in dir getäuscht. Du fragst nicht lange, sondern handelst. Oh, schreiben Sie, Bertrand. Gefahndet wird nach Jérôme Fandor, Reporter von La Capitale. Verdacht, Capitale, Verbrechen aller Arten. Er ist ungefähr 1,75 Meter groß, braune Haare, braune Augen, Alter ungefähr 30 Jahre. Er ist sofort gefangen zu nehmen, aber niemand soll ihm ein Haar krümmen. Haben Sie das, Bertrand? Warum so zartfühlt, Inspektor? Wenn jemand die Chance hat, Fantomas zu beseitigen, sollte er es doch tun. Finaler Rettungsschuss, Bomben, Giftgas. Gegen Terroristen ist jedes Mittel erlaubt. Ich habe meine Gründe, Bertrand. Die würde ich gerne mal erfahren. Wer ist hier der Chef? Ich meine doch nur... Wer ist hier der Chef? Das ist doch jetzt gar nicht... Ich bin hier der Chef. Und warum bin ich der Inspektor und Sie der Sergeant? Sie sind älter als ich. Und außerdem erfahrener, intelligenter und effektiver. Sie haben Fantomas entwischen lassen, Sie Vergaser. Versager, verdammt nochmal. Telegramm für Inspektor Juve. Telegramm für Inspektor Juve. Ah, sehen Sie nicht mal ein Telegramm bekommen Sie? Das kriege ich, jawohl. Sie sind Inspektor Juve. Och, wer denn sonst? Her damit. Mon Dieu, das ist schlimm. Was haben Sie, Chef? Der Eiffelturm. Der Eiffelturm? Wir müssen sofort hin. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Beordern Sie alle verfügbaren Kräfte zum Eiffelturm, Bertrand. Witwit. Jawohl, Chef. Zum Eiffelturm. Jungs, jetzt nicht übertreiben. Den Eiffelturm, den müsst ihr stehen lassen, sonst weicht ihr zu weit von der Wirklichkeit ab. Wieso, Henriette? Nirgendwo steht geschrieben, dass ein Phantomas-Roman in der Gegenwart spielt. Es könnte auch die Zukunft sein. Oder ein Traum. Eher ein Albtraum. Radikale Kunst heute heißt so viel wie finstere, von der Grundfarbe schwarz. Alles ist möglich. Alles ist erlaubt. Fahre schnell, kleiner Inspektor. Du kommst sowieso zu spät. Denn nur er bestimmt, was geht. Dieses Buch kennt keinen Lektor. Außer ihm, er ist das Ast. Phantomas! Ganz Paris in seinen Klauen hält der finstere Bösewicht. Eine Chance habt ihr nicht, Jules Fandor, ihr könnt nur schauen. Darauf ist doch stets Verlass. Phantomas! Wir befinden uns auf dem Weg zum perfekten Verbrechen, auf dem Weg zur unerbittlichen Perfektion eines technischen und künstlerischen Universums, das die Erfüllung all unserer Wünsche erleben wird, auf dem Weg zu einer Welt, die durch die Eliminierung sämtlicher Antikörper vereinheitlicht wird. Phantomas will heute das höchste Gebäude der Welt, den Eiffelturm, sprengen. Bomben hat er gelegt, sogar in einer Höhe von 300 Metern. Das Wahrzeichen von Paris, das stolze Monument der Weltausstellung. Bald ist es nur noch ein gewaltiger Klumpen Schmiedeeisen, der unzählige Menschen unter sich begreift. Falls Jules ihn nicht daran hindert. Du bist süß, einfach nur süß. Sprach Lord Beltham zu seiner Lady, kurz bevor... Oh, was ist passiert? Inspektor Jules, Sie kommen zu spät, er ist tot! Ihr Mann, Lord Beltham, verdammt! So viel Blut! Mon Dieu, welche Bestie hat das getan? Ich glaube, er ist noch im Haus! Was? Wo? Wieso? Arrête! Mein Schmuck! Er ist Millionen! Keine Wiederholung, wir müssen weiter voran, der Eiffelturm! Aber das ist wichtig, Marcel! Wer hat den Lord ermordet? Phantomas! Aber warum? Das Geld, das Gold, er sucht danach? Fast alle unsere Wünsche sind ihrem Wesen nach kriminell. Er hat dafür nur wenig Zeit. Stimmt. Warum sollte er sich mit einem Mord aufhalten? Er ist doch nicht allein. Henriette, nein, so etwas machen Frauen nicht. Natürlich nicht, Pierre. Das machen Frauen nicht. Vor allem nicht mit so viel Blut. Phantomas schläft, seine vernarrten Augen weit geöffnet auf das Unsichtbare. Lady Beltham, dürfte ich Sie bitten? Hören ist gehorchen, mein Gebieter. Wann macht es Bumm? In wenigen Minuten, verehrte Lady. Fandor stand vor dem Eiffelturm. Scheiße, scheiße, scheiße. Einen riesigen Zünder hielt er in der Hand. Kabel führten zu 15 Sprengkörpern, die auf allen Ebenen verteilt waren. Oh, scheiße, scheiße. Erst wurde im Gedränge niemand auf ihn aufmerksam. Dann endlich fiel einem Herrn auf, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugehen konnte. Was machen Sie denn da? Was ist denn das für ein Gerät? Weg von mir! Weg! Weg! Oder wir fliegen alle in die Luft! Oh, die was Polizei, Gott sei Dank! Wo kommen die denn so schnell her? Dann ist doch Phantomas auch nicht weit, oder? Oh Gott! Lass den Zünder fallen, Phantomas! Oder wir schießen dich über den Haufen! 400 Polizisten haben auf dich angelegt! Du hast keine Chance! Nicht schießen, Inspektor! Ich habe nachgedacht! Es muss knallen, sonst kriegt ihr Phantomas nie! Leg an! Oh, die Waffen runter, Kollegen, die Waffen runter! Alles auf mein Kommando! Phantomas muss denken, dass sein Plan funktioniert, sonst zieht er sich in eins seiner Verstecke zurück! Es muss knallen! Knallen! Es muss! Feuer frei! Ach, es hat Bumm gemacht. Der Junge ist gut. Der Junge ist ein Spitzel. Ach. Er heißt Fandor, ein Journalist, der mit Jules zusammenarbeitet. Fandor ist nur ein Pseudonym. Jules hat ihn so genannt, weil doch in jedem von uns ein kleines Stückchen Phantomas steckt. Und warum sollte er den Eiffelturm in die Luft jagen? Um die Polizei abzulenken. Sie sollen alle versuchen, die Explosion zu verhindern. Etwas Besseres als diesen Fandor zu treffen, hätte uns gar nicht passieren können. Er hat sofort Jules ein Telegramm geschickt und seinen Auftrag verraten. So haben wir hier freie Bahn. Ob der Eiffelturm noch steht oder nicht, ist eine Petitesse. Aber es hat Bumm gemacht. Was unsere Mission deutlich vereinfacht. Denn alle Sicherheitskräfte der Stadt werden mindestens einige Stunden lang beschäftigt sein. Doch Worte können manchmal mehr bewirken als Bomben, meine Liebe. Mein Gott, Schiff, da steht noch. Der Eiffelturm steht noch. Wie haben Sie das gemacht? Wie ich das gemacht habe? Eine Spezialeinheit ist auf den Turm geklettert und hat die Bomben abgeworfen. Genau im Moment der Zündung. Es hat geknallt, doch alle Explosionen passierten in der Luft. Genial. Oh, unterschätzen Sie niemals die französische Polizei. Wir haben im Kampf gegen den Terror dazugelernt und Spezialisten für alle Fälle ausgebildet. Du bist verhaftet, Fantomas. Oh, reden Sie doch keinen Unsinn, Bertrand. Fandor ist mein Spitzel, meine Geheimwaffe auf der Suche nach Fantomas. Wäre er nicht gewesen, hätten wir den Eiffelturm nicht mehr. Ah, mein Gott, Inspektor. Was denn, mein Junge? Es ging nie um den Eiffelturm. Schauen Sie sich um. Keine Spur von Fantomas. Er lässt sich niemals seine Triumph entgehen. Ein Ablenkungsmanöver. Fantomas ist woanders. Mon Dieu, aber wo? Ich weiß es nicht, Inspektor. Hast du ihn denn gesehen, ohne Maske? Ich hatte keine Chance. Er hatte sich als deutscher Kaiser Wilhelm II. Kostümiert. Und selbst darunter trug er noch... Oh, Merde! Ich hab's! Oh nein! Gott gib, dass ich mich irre! Was meinen Sie? Bertrand, woher haben wir all diese Polizisten abgezogen? Sie sollten den Stapel aufbewachen. Nein, ich hab's geahnt! Da ist er! Fantomas! Oh, Jungs, ich komme nicht mehr mit. Oh, ihr habt noch 10 Seiten. Ja, fast geschafft. Aber wie wollt ihr das alles zu einem Ende führen? Fantomas als deutscher Kaiser, Jules in Panik, der Eiffelturm ist gerettet, aber was ist denn das jetzt für ein Stapellauf? Liest du keine Zeitung? Doch, alles, was mit Mord und Gewalt zu tun hat. Das ist doch auch eure Inspiration. Schaust du auch mal in den politischen Teil? Ach, diese Leute sind so langweilig. Da hast du recht, Henriette, aber jetzt geht es um die Paris. Um Paris oder die Pariser? Um die Paris, das große Schlachtschiff, das im September vom Stapel läuft. Das neue Flaggschiff unserer ruhmreichen Flotte. Dieses Schiff wird uns im Wettrüsten mit dem Deutschen Reich den entscheidenden Vorteil bringen. Und Fantomas war keinesfalls nur hinter der neuen Juwelenkollektion her. Ich verstehe. Er hat nur seine Maske ausprobiert. Für den ganz großen Clou. Für einen Auftritt als Wilhelm II. Beim Stapellauf des feindlichen Flaggschiffes. Ach, du bist wunderbar, Henriette. Übertreiben Sie es nicht, Marcel. Ich habe ein Auge auf euch beide. Aber er hat doch recht, Pierre. Ich habe verstanden, worauf ihr hinaus wollt auf den letzten 10 Seiten. Einen Weltkrieg! Er will einen Weltkrieg entfesseln! Oh, ein Weltkrieg! Er will einen Weltkrieg entfesseln! Das hätte ich nicht einmal Fantomas zugetraut. Zum Stapellauf! Oh, wie komme ich da hin? Wie komme ich verdammt nochmal dahin? Pferde sind zu langsam. Wir brauchen ein Automobil. Alle aufschwärmen! Wenn ihr ein Automobil seht, sofort konfiszieren! Es geht um das Schicksal der Welt! Die Menschen glaubten ihren Augen nicht. Das ist er. Der ist ihn. Aber ja, ich habe ihn noch nie gesehen. Klär mich auf. Wilhelm II., der deutsche Kaiser, schritt in stolzer Haltung auf das Rednerpult zu. Ehrfürchtig wichen alle Generäle und Politiker vor ihm zurück. Sie konnten es nicht glauben, dass eines der führenden Staatsoberhäupter Europas, des Erzfeindes zudem, einfach so hereinspaziert kam. Beim Stapellauf des neuen französischen Flaggschiffes, der Paris, die dem Deutschen Reich Angst und Schrecken bringen sollte. Viele hatten eine Explosion gehört. War das schon die deutsche Armee? Hatte bereits eine Invasion stattgefunden? Der Kaiser ergriff das Wort. Franzosen! Ich habe euer Treiben lang genug angesehen! Das verzweifelte Rüsten ist vergeblich! Das deutsche Reich besetzt längst Schiffe, die eure morschen Kahn dort überlegen sind! Weit überlegen! Eure Zeit als Kolonialmacht ist vorbei! Dem Deutschen Reich gehört die Zukunft! Die Diplomaten sollen schweigen! Denn ihr versteht nur eine Sprache, die Sprache der Gewalt! Und deshalb erkläre ich, will der zweite deutsche Kaiser und deutsche Es ist Fantomas! Mit heulendem Motor schoss Jules in einem Automobil auf das Seineufer zu, vor dem der vermeintliche deutsche Kaiser stand. Im gleichen Moment zündeten Rauchbomben. Fantomas war verschwunden. Das war Rettung in letzter Sekunde, Milady. Gut, dass ihr immer noch einen Trumpf im Ärmel habt, wenn es auch nur Rauchbomben sind. Tausende suchen uns. Wohin können wir fliehen? Wie sollen wir hier rauskommen? Vertraut mir. Wie viele Masken hast du eigentlich unter deiner Maske? Er ist verschwunden. Fantomas ist wieder verschwunden. Ausschwärmen, alles absuchen. Was ist mit ihrer Stimme, Inspektor? Merde, vielleicht hat er ein Boot, er darf uns nicht entwischen. Oh, dieser Teufel! Alle Mann zur Seine! Schießt auf jedes Boot, das ihr seht! Milady, dieses Treiben ist nichts für eure zarten Nerven. Ihr gestattet, dass ich euch in Sicherheit bringe, bevor ich diesen Teufel weitersuche. Es ist mir ein Vergnügen, Herr Inspektor. So kultivierte und geistig hochstehende Kriminalbeamte wie Sie trifft man selten. Fandor, die Schlüssel für das Automobil. Inspektor, hier, aber was? Fantomas flieht auf einem Boot. Wir verfolgen ihn vom Ufer aus. Milady, darf ich Sie bitten, im Wagen Platz zu nehmen? Merci, mein Geliebter. Geliebter? Inspektor, oh Gott, jetzt verstehe ich. Sie sind... Au revoir. Fantomas. Und vielen Dank für eure treuen Dienste. Er ist Schiff, haltet ihn, er ist Schiff. Schiff ist Fantomas. Du dreckiger Betrüger. Lass mich los. Was soll denn das? Lass mich! Au! Jetzt zieh ich dir endlich den Maske vom Gesicht! Lass meine Nase dran! Au! Ich will dein wahres Gesicht sehen, ich bin nicht Fantomas! Das ist mein Gesicht, meins! Obwohl, langsam bin ich nicht mehr so sicher. Aber Sie haben doch gesagt, es ist Chief. Nicht ihr Chief, der andere Chief. Da hinten fährt er mit der Lady. Den kriegen wir nicht mehr. So ein Mist. Mert! Aber es hätte schlimmer kommen können. Wenigstens haben wir den Weltkrieg verhindert. Zumindest den wird es nicht mehr geben. Ende. Wieder mal geschafft. Fantomas siegt erneut. Aber Inspektor Juve hat diesmal auch einen kleinen Erfolg. Immerhin. Kommen Sie, Marcel, wir gehen etwas essen. Einen Augenblick. Du darfst natürlich mitkommen, Henriette. Das meine ich nicht. 403 Seiten. Ihr müsst kürzen. Das können wir doch auch den Druckern überlassen. Ja, und die streichen dann die schönsten Passagen raus. Von wegen. Den ganzen Mist nochmal von vorn? Mhm. Daran denken wir nicht mal im Traum. Ist der Weltkrieg auch verschoben und der Eiffelturm blieb stehen, gibt es doch ein Wiedersehen, denn die Schlachten werden toben und wer leert darauf ein Fass? Fantomas! Fantomas! Niemals werdet ihr ihn fangen, weil ihr ihm stets unterliegt. Nehmt es hin, das Böse siegt, lebt in Angst, in Furcht und Bangen, denn so hat er seinen Spaß. Fantomas! Fantomas! Fantomas! Sie hörten live aus dem großen Sendesaal des Westdeutschen Rundfunks in Köln. Fantomas ist nicht zu fassen. Ein Live-Hörspiel von Stefan Keim und Leonhard Koppelmann nach Motiven von Pierre Sylvestre und Marcel Alain mit Martin Bross. Mit Kathleen Gavlich. Mit Henning Nören. Ausstattung Tim Wickelmeier, Licht Ricardo Barbosa, Veranstaltungstechnik André Daniels, Inspizienz Helmut Winkler, Komposition und Musik Rainer Römer. Technische Realisation Rieke Wiebelitz, Jens-Peter Hamacher, Patrick Huth und Semyon Schöller. Regieassistenz Pia Frede, Regie Leonhard Koppelmann. Das war eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2012. Dramaturgie Christina Hensel.